Für 10 Tage im August verwandelt sich die Stadt Litschau im Waldviertel in eine große Bühne mit über 30 Spielorten. Ein eigener Programmpunkt ist dem Hörspiel gewidmet, denn das Genre Hörspiel ist in der dramatischen Szene eine viel zu wenig geachtete Kunstform, sagt Intendant Zeno Stanek. Als Tribute zu Götz Fritsch präsentiert das Theaterfestival Hin und Weg in seiner 2. Auflage 7 Stücke des Altmeisters. Eröffnung 9. August, Grande Finale 18. August. Nähere Informationen erhalten Sie beim Ö1 Hörerservice. Einen schönen Tag mit dem Programm von Ö1 wünscht Monika Kalcic.